Wissenschaft im Brennpunkt. Wie das amerikanische Science Magazine berichtet, deuten Fossilien, die in der chinesischen Provinz Gansu gefunden wurden, darauf hin, dass der Ursprung der Wasserflüge im heutigen China. Das britische Fachblatt Nature schreibt, dass spektakuläre Fossilien aus dem Westen Chinas den Übergang zwischen Dinosauriern und Vögeln endgültig klären können. Ist dies, so die chinesischen Paläontologen, der eindeutige Beweis, dass sich der Vogelflug in China entwickelt hat? Das amerikanische Fachblatt PNAS veröffentlichte eine Studie aus Südchina. Dort haben Paläontologen eine 600 Millionen Jahre alte Symbiose. Riesensaurier erschüttert die Stammesgeschichte, teilen Fossilienforscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking mit. Brautpreis für den versteinerten Drachen. Wie China aus seinem Fossilienreichtum nicht nur wissenschaftliches Kapital schlägt. Ein Feature von Michael Stang. China ist ein Land, was sich öffnet, was sich entfaltet, sich entwickelt. Das merkt man daran, wie lernbereit die Kollegen sind. Dass sie wirklich bereit sind, ins kalte Wasser zu springen und sich auf irgendwas völlig Neues einzulassen. China auf der Überholspur. Seit seiner Öffnung macht das Land des gelben Drachen nicht nur in der Wirtschaft als zukünftige Exportweltmeister von sich reden, sondern sorgt zunehmend auch in der Wissenschaft für Furore, etwa in der Paläontologie. Spektakuläre Fossilien von unschätzbarem Wert werden nicht nur massenhaft in China entdeckt, sondern mittlerweile auch in den wichtigsten internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Die hatten, bevor sie vor 4-5 Jahren damit angefangen haben, von Wirbeltierpaläontologie keine Ahnung und wussten nicht, wo bei so einem Saurier vorne und hinten ist. Ganz überspitzt formuliert. Die haben sich mittlerweile alle in unglaublicher Weise in dieses Gebiet eingearbeitet und können nun echt mit jedem Spezialisten auf der ganzen Welt auf höchstem Niveau diskutieren und zusammenarbeiten. Noch vor wenigen Jahren waren chinesische Paläontologen auf die fachliche und finanzielle Hilfe westlicher Kollegen angewiesen. Doch nun hat sich das Blatt gewendet. Mittlerweile ist es so, dass die chinesischen Kollegen sich das auch sehr wohl raussuchen können, mit wem sie zusammenarbeiten. Also die müssen nicht jeden nehmen, der da irgendwie dahergelaufen kommt, sondern die schauen sich die Leute vorher genau an. Und die schauen, was hat der gemacht? Ist der wirklich ein anerkannter Spezialist auf seinem Gebiet? Hat er in guten Zeitschriften publiziert? Können wir von dem wirklich was lernen noch? Oder will der von uns sozusagen nur profitieren? Mit dem zunehmenden Erfolg ist gleichzeitig auch das Selbstvertrauen der Fossilienforscher gestiegen. In China there are several localities. For example, as you know, China is a big country. We have from Anhui. In China gibt es viele Stellen, an denen man erstklassige Fossilien finden kann. China ist ein sehr großes Land. Es gibt dort überall erstklassige Fundstellen, egal in welcher Zeitstellung Sie suchen. Wenn Sie in Deutschland ein, sagen wir mal, 230 Millionen Jahre altes Fossil nur als Fragment finden, gibt es davon in China gleich ein vollständiges Skelett. In Germany maybe just a fragmentary fossil records, but in China at this time it's complete skeleton there. Professor Zhang Dayong weiß um den Fossilienreichtum seines Landes. Der Paläontologe vom Geologischen Museum der Peking-Universität kann auf eine stattliche Anzahl international angesehener Fachpublikationen zurückblicken. Ebenso wie sein Pekinger Professorenkollege Yuan Lin-Sung forscht er mittlerweile ausschließlich an den erfolgversprechenden Großfossilien. Das hängt auch damit zusammen, weil in den vergangenen 20 Jahren in China viele berühmte Fossillagerstätten entdeckt wurden, die heute vielen Menschen bekannt sind, etwa Zhengjiang. Solche Fundstellen zeigen, dass es im heutigen China eine Artenexplosion gegeben haben muss. Aus der Zeit vor 530 Millionen Jahren waren bis dahin nur mikroskopisch kleine Tiere bekannt, die man mit bloßem Auge nicht sehen konnte. Solche Funde waren dann der Motor für eine Fachrichtung, die sich international noch in den Kinderschuhen befand, sagt Zhang Dayong. 5 years ago in China there are a lot of abundant vertebrate fossils. Vor 5 Jahren tauchten dann auch haufenweise Wirbeltierfossilien aus dem Jura auf. Dadurch entwickelte sich unter den Paläontologen eine Art Wettbewerb, der dieser Forschung einen unglaublichen Schub gab. Keiner wusste bis dahin, um welche Arten es sich dabei handelte. Gab es Verbindungen zur europäischen oder amerikanischen Tierwelt? Und wenn ja, sind die Tiere von China nach Europa gewandert oder sogar von Amerika nach China? Maybe it's migrate from Europe or migrate from China to Europe or from American to China? In der Fundstelle von Liaoning im Nordosten Chinas lagen die Fossilien nicht vereinzelt, sondern ähnlich wie in der Grube Messel in Deutschland, konzentriert an einem Fleck. Dort entdeckten Paläontologen Tausende von versteinerten Lebewesen, die viele Lücken im Stammbaum der Wirbeltiere schließen konnten. Dank dieser einzigartigen Fundstätte konnte sich China mehr und mehr in der internationalen Szene etablieren, die bis dato überwiegend von westlichen Forschern geprägt wurde. Mit diesen Versteinerungen konnte sich auch Yuan Linsun einen Namen machen. Er forscht an den ausgestorbenen Reptilien, die den Ursprung der heutigen Säugetiere bilden. Momentan arbeiten wir gerade daran, das große Problem zu lösen, wann und wie sich die Reptilien entwickelt haben, nachdem sie schon an Land lebten. Auf einmal gingen einige wieder ins Wasser und einige bildeten einen ganz neuen Ast im Stammbaum, die Dinosaurier. Aber nicht nur diese ganz frühen Vertreter der Wirbeltiere scheinen dort förmlich aus dem Boden zu schießen. In den vergangenen Jahren waren es eine ganze Bandbreite anderer Fossilien, die die Fachwelt in Aufregung versetzten und Außenstehenden das Gefühl vermittelten, dass sich im heutigen China die gesamte belebte Welt entwickelt hätte. Die älteste Landpflanze, die älteste Blütenpflanze, Vorfahren der Biber, Urahn heutiger Enten, der größte vogelähnliche Dinosaurier und die Vorfahren heutiger Säugetiere oder die berühmten gefiederten Dinosaurier stammen aus China. Die asiatischen Paläontologen scheinen mittlerweile ein Abonnement auf die wichtigsten Fachpublikationen zu haben, wenn es um neue Fossilienfunde geht. Auf einen solchen Fundreichtum kann der Tübinger Paläontologe Michael Maisch mit Blick auf die Fossilien im kleinen Deutschland nur neidvoll schauen. Wir haben hier keine gefiederten Dinosaurier. Finde einen gefiederten Dinosaurier und du kannst eine Abbildung und deinen Einkaufszettel an Nature oder Science schicken, ja, und die werden es drucken. Der Assistenzprofessor für allgemeine Paläontologie am Institut für Geowissenschaften kooperiert seit Jahren mit den Pekinger Paläontologen. Dadurch war es ihm möglich, selbst in China zu graben. Dennoch waren seine Einzelfunde nichts gegen die Fossilienflut, die chinesische Paläontologen aufweisen können. Den Erfolg davon kann man sehen, wenn man sich die neuesten Publikationen anschaut und sich anschaut, wie viele chinesische Autoren Arbeiten in der Paläontologie in den hochrangigen Zeitschriften wie Nature und Science haben und wie viele deutsche Autoren entsprechende Arbeiten vorzuweisen haben. Ich beispielsweise auch nicht, ja. Um als deutscher Paläontologe in diesen Schichten überhaupt forschen zu können, braucht es nicht nur die entsprechende wissenschaftliche Expertise, sondern vor allem Kontakte. Eine solche Kooperation, wie sie der Tübinger Michael Maisch heute praktiziert, ist das Ergebnis eines langen diplomatischen Prozesses. In den 80er Jahren begann China damit, seine Forschung nicht mehr isoliert zu betreiben, sondern erste Kooperationen mit westlichen Institutionen einzugehen. Paläontologen außerhalb Chinas waren auch damals schon brennend daran interessiert, mit ihren chinesischen Kollegen zusammenzuarbeiten. Dies war jedoch nicht so einfach, sagt Volker Moosbrugger, damals noch Assistent in Bonn am Institut für Paläontologie. Das war relativ schwierig damals noch. Da gab es noch keine sehr große und intensive Kommunikation und Austauschverfahren zwischen Deutschland und China. Das war erst so am Beginn. Die Max-Planck-Gesellschaft hatte damals letztlich den Auftrag, die Verbindungen mit China zu verbessern. Partner war dann vor allem die Chinesische Akademie der Wissenschaft und ich habe letztlich über Kontakte der Max-Planck-Gesellschaft dann auch Partner in China gefunden. Was sich heute im Rückblick für den Direktor des Senckenberg-Museums in Frankfurt leicht anhört, war seinerzeit mit vielen bürokratischen Hürden verbunden. Also als einzelner Wissenschaftler hat man sich damals schwer getan. Man brauchte irgendwo schon eine Institution, die auch dann dafür gerade stand, dass, sag ich mal, auf der formalen Ebene alles ordentlich läuft, Visum besorgen, auch dass die dort nicht Spionage betreiben und viele solche Dinge. Obwohl die Paläontologie in China Anfang der 80er Jahre noch in den Kinderschuhen steckte, gab es auch damals schon große Forschungsinstitutionen. Deren technische Ausstattung konnte sich aber längst nicht mit westlichen Standards messen. Deshalb waren die chinesischen Forscher bestrebt, solche Kooperationen zu initiieren, die ihnen die nötige Unterstützung bringen. Geld, Hilfe beim Aufbau einer Infrastruktur und fachliche Expertise waren die Argumente, die es deutschen Paläontologen erst ermöglichten, an chinesischen Fossilien forschen zu können. Ein solches Prestige der scheinbar unbegrenzten Fossilienvielfalt war anfangs für die chinesischen Oberen jedoch nur zweitrangig. Vielmehr hat sich die Paläontologie in den vergangenen Jahren auch dadurch gemausert, weil solche Erfolge auch außerhalb der Wissenschaft gesehen wurden. Hinzu kommt, dass man natürlich die wissenschaftliche Kooperation auch immer dazu nutzt, eigentlich Politik zu betreiben. Also das heißt, der Wissenschaftleraustausch dient auch dazu, letztlich die Länder in Kontakt miteinander zu bringen. Wissenschaftleraustausch ist Beginn eines Kulturaustauschs. Ein solcher Kulturaustausch betrifft aber nicht nur gemeinsame Projekte bei den Ausgrabungen. Vielmehr ist China auch an der Ausbildung seiner Forscher interessiert, die nach Lehrjahren im westlichen Ausland zurückkommen und dort die heimische Forschung bereichern. Auch Cheng Sen Li wurde unter anderem in Deutschland ausgebildet. Der Paläobotaniker ist heute Direktor des Peking Museums für Naturgeschichte und hat 1987 zusammen mit Volker Moosbrugger in Bonn studiert. Danach folgten Jahre in England, bevor er wieder zurückging. Dort konnte er mit dem Vorsprung der internationalen Erfahrung Karriere machen. Als Professor am Institut für Botanik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking knüpfte er wieder die Kontakte nach Deutschland für neue Projekte. Ich glaube, dass wir diesen Aufschwung der Paläontologie der guten Wirtschaftsentwicklung in China zu verdanken haben. Die Regierung ist sehr daran interessiert, die Zusammenhänge zwischen der Paläontologie und der Pflanzenevolution zu verstehen. Fossile Pflanzen sind ja der Ursprung vieler Bodenschätze, etwa Erdöl. Die Paläontologie profitiert davon, dass sie eng mit der Geologie verbunden ist. Including animal and including plants. You know, the geology and the paleontology, I think, is the brother. Bevor China selbst große Projekte finanzieren konnte, war es nicht nur auf die fachliche Expertise internationaler Kooperationspartner angewiesen, sondern auch auf deren finanzielle Ressourcen. Da Volker Moosbrugger auch vor Jahren schon nicht nur internationales Ansehen als Paläobotaniker genoss, sondern auch die entsprechenden Kontakte zu Fördermöglichkeiten hatte, kam die Chinesische Akademie der Wissenschaften seinem Wunsch bereitwillig nach, eine Kooperation zu starten und eine neue Forschungsrichtung zu etablieren. Unmittelbar anschließend daran wurde ich eingeladen von der Chinesischen Akademie zu einem Workshop, bei dem es darum ging, ein Konzept zu entwickeln, wie ein international ausgerichtetes Institut für Tibetforschung aussehen könnte. Der deutsche Paläobotaniker wollte eines der klimatischen Schlüsselgebiete untersuchen, das größte Plateau der Erde, Tibet, das Dach der Welt. Auf knapp 5000 Metern Höhe wirkt das von der Volksrepublik China besetzte autonome Gebiet auf die Dynamik der Erde wie ein Pol. Es steuert den Monsun und damit die globale Klimaentwicklung. Ich war damals dann auch Vorsitzender, bin es immer noch Vorsitzender dieser DFG-Senatskommission für geowissenschaftliche Gemeinschaftsforschung und über diese Geokommission haben wir dann auch ein Kooperationsabkommen initiiert und zustande bekommen zwischen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Chinesischen Akademie für Wissenschaften, sodass es jetzt ein Kooperationsabkommen DFG-CAS, also Chinesische Akademie der Wissenschaften, gibt. Und über dieses Kooperationsabkommen gibt es jetzt ein größeres Verbundvorhaben, Tibet-Forschung. Doch diese Forschung ist nicht unumstritten. Dass die deutsche Forschungsgemeinschaft politisch Position bezieht, weil sie chinesische Projekte in Tibet unterstützt, bringt die DFG in unruhige Fahrwasser. In den Augen der Paläontologen auf beiden Seiten spielt diese Problematik aber offiziell keine Rolle. Ihr Ziel ist es herauszufinden, ob Tibet einst bewaldet war. Mittlerweile gibt es Hinweise aus Pollendaten, dass auch bis in 5000 Meter Höhe Tibet zum Teil bewaldet war. Heute ist das Plateau eine Halbwüste. Diese Daten haben eine enorme Bedeutung für das Verständnis der heutigen Klimasituation. Wir erleben ja eine globale Erwärmung durch Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre, durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Und da gibt es drei Regionen, die besonders sensitiv reagieren. Das ist der Nordpol, das ist der Südpol und das ist Tibet. Auch Tibet reagiert den großen Höhenlagen deutlich sensitiver auf die globale Erwärmung, als es die Tieflagen tun. Aber nicht nur die chinesischen Paläontologen rund um das Tibet-Projekt profitieren von der finanziellen Förderung der deutschen Forschungsgemeinschaft. Auch Yuan Lin Sun vom Institut für Geologie des Paläontologischen Museums in Peking konnte dank wirtschaftlicher Unterstützung aus Deutschland Ausgrabungen in Fossillagerstätten realisieren. We are very lucky that recent years and the Chinese. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel Glück gehabt. Nicht nur die naturwissenschaftliche Gesellschaft in China fördert uns, sondern auch die DFG unterstützt unsere wissenschaftlichen Arbeiten. DFG and give a lot of support for such kind of scientific work. Geld ist auch in China die treibende Kraft. Fließen Forschungsmittel, sind alle denkbaren Kooperationen recht. Woher das Geld für die Ausgrabungen kommt, spielt für seinen Kollegen von der Universität Peking, Jiang Dayong, letztlich nur eine untergeordnete Rolle. Er sieht es pragmatisch, mit asiatischer Bescheidenheit. Wissenschaft ist wie eine große Frucht, von der jeder etwas abbekommen kann. Der eine mehr, der andere weniger. Man muss nur wissen, wie man das am besten anstellt. Das Wichtigste ist aber nicht das Geld, sondern erstklassige Fragestellungen. Erst wenn man weiß, wonach man suchen kann, wird man die Chance haben, gute Fossilien zu finden, die vielleicht eine Lücke im Stammbaum des Lebens schließen kann. Wir leisten dazu aber nur einen kleinen Beitrag. Wir können vielleicht eine kleine Lücke schließen, auf keinen Fall aber eine große. Dass es bei solchen Förderungen nicht nur Nutznießer gibt, sondern auch jene, die das Nachsehen haben, liegt auf der Hand. Versiegen Geldquellen können so manche Kooperationen schnell verblassen. Auch der Tübinger Forscher Michael Maisch konnte sich einst über eine Finanzierung der DFG freuen und in China graben. Doch das ist mittlerweile Geschichte. Noch immer kann es der Wirbeltierpaläontologe nicht nachvollziehen, wieso seinem Projekt der Geldhahn zugedreht wurde. An mangelndem Erfolg des deutsch-chinesischen Projektes hat es ihm zufolge nicht gelegen. Das weiß ich nicht, da müssen Sie die Gutachter fragen. Aber da man ja als Antragsteller keinerlei Gelegenheit hat, bei den entsprechenden Herren nachzufragen, weshalb sie dieses Projekt vernichtet haben, das 3 Jahre lang äußerst erfolgreich gelaufen sind und wo mittlerweile über 20 Veröffentlichungen in hochrangigen internationalen Fachzeitschriften draus entstanden sind. Da muss ich also eine ganz deutliche und auch sehr harte Kritik an der deutschen Forschungsgemeinschaft äußern. Die Paläontologie in China hat sich aber nicht nur durch die Finanzierungen und Kooperationen mit westlichen Forschern und dem extremen Fundreichtum als Hotspot internationaler paläontologischer Forschung entwickelt, sondern vor allem durch einen internen Strukturwandel. Bis vor wenigen Jahren war speziell die Wirbeltierpaläontologie stark zentralisiert. Es gab in ganz China praktisch nur eine zentrale Institution, die die wichtigen Funde und deren Bearbeitungen koordinierte, das Institute of Vertebrate Paleontology and Paleanthropology, kurz IVPP, der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking, sagt Michael Maisch. Die spektakulären Funde, die Dinosaurier, der Pekingmensch etc., das kam alles nach Peking an dieses eine Institut. Und auch da hat eine Öffnung stattgefunden, eine Einsicht darin, dass Konkurrenz das Geschäft belebt sozusagen, dass Vielfalt das Geschäft belebt. Mit der Öffnung Chinas begannen auch andere paläontologische Institute zunehmend selbstständig und ohne eine zentrale Koordinierung zu forschen. Diese Dezentralisierung hat eben zu einer gewissen positiven Konkurrenzsituation geführt. Wenn wir das Beispiel nehmen, Liaoning, die Fundgegend, die chinesische Provinz, wo die ganzen gefiederten Dinosaurier, Vögel und so weiter gefunden wurden, da hatte von Anfang an das IVPP in Peking nicht das Monopol drauf. Da sind Funde auch an andere chinesische Institute gegangen, nach Nanjing, an das Geological Museum of China und so weiter. Und verschiedene Arbeitsgruppen haben sich mit diesen Sachen beschäftigt. Zum ersten Mal herrschte in den Instituten Konkurrenz, nicht nur um Forschungsgelder und Kooperationen, sondern auch um internationales Ansehen, sagt Cheng Sen Li, der auch Präsident der Abteilung für Paläobotanik der Chinesischen Gesellschaft für Botanik in Peking ist. Wissen Sie, wenn spektakuläre Fossilienfunde in den Top-Fachzeitschriften veröffentlicht werden, herrscht zwischen den Instituten ein hoher Wettbewerb, weil jeder solche Fossilien und Veröffentlichungen haben will. Das ist doch klar. Und das ist eine gute Sache, glaube ich. Durch diese Liberalisierung konnte Cheng Shen-Li seine Forschungsschwerpunkte auch außerhalb der chinesischen Landesgrenzen hinweg verlagern. Viele Forscher auf der Welt wollen den Klimawandel verstehen, der eng mit der fossilen Pflanzenwelt zusammenhängt. Aber der Klimawandel betrifft ja nicht nur ein Land, sondern die ganze Erde. Manche Pflanzen kennen wir in Europa nur als Fossilien. Deshalb forschen wir jetzt daran, wann und wie diese Pflanzen in Europa verschwunden sind. Das ist sehr wichtig. The climate, when this plant was leaving. So this is the important thing. Dazu ist es nötig, die Klimaforschung außerhalb Chinas zu verlagern. Was vor Jahrzehnten noch an bürokratischen und politischen Hürden scheiterte, ist heute jedoch kein Problem mehr. Probleme bereiten den westlichen Kooperationspartnern eher die kulturellen Unterschiede, mit denen so mancher Forscher erst vertraut gemacht werden musste. Rein geschäftliche Beziehungen ohne eine persönliche Vertrauensbasis mit chinesischen Kollegen sind unmöglich, sagt der Tübinger Paläontologe Michael Maisch. Es ist wichtig, dass einen die chinesischen Kollegen auch persönlich mögen und schätzen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird auch nichts klappen. Dann wird man viele Fossilien nie zu sehen bekommen, ja? Und dann wird man alle möglichen schönen Gebäude zu sehen bekommen und Sightseeing und ein tolles Essen. Und dann kann man wieder unverrichteter Dinge nach Hause fahren. Und da gibt's durchaus Kollegen, die diese Erfahrung gemacht haben. Ausländische Kollegen werden mit einer gewissen Skepsis beäugt. Eine Art Grundmisstrauen ist Cheng Shen-Li zufolge auch zwingend angebracht. Durch die Dezentralisierung gibt es keinen einheitlichen Überblick mehr, wo welche Fundstücke gelagert werden. So etwas wie eine zentrale Datenbank existiert nicht mehr. In China sind spektakuläre Fossilien nahezu an der Tagesordnung. Das birgt aber nicht nur Kollegenneid im Sinne einer Konkurrenz, sondern gerade durch diese seltenen Fundstücke steigt der Wert einzelner Fossilien und ist damit Nahrung für unlauteren Wettbewerb. Wenn etwa in der berühmten Liaoning-Provinz im Nordosten des Landes gefiederte Dinosaurier gefunden werden, die eine wichtige Rolle in der Evolution der Vögel spielen, ist die Motivation bei der lokalen Bevölkerung groß, selber solche Fossilien zu entdecken. Wenn wir ihnen Geld zahlen, wollen sie mehr. Und sie verkaufen die Fossilien dann an den Höchstbietenden. Da gibt es schnell kriminelle Strömungen. Und auf einmal landen die Fossilien für sehr viel Geld in Hongkong, Amerika oder in Europa. Die Bauern wissen, dass sie auf einen Schlag sehr viel Geld verdienen können, obwohl es verboten ist. Aber das Geld motiviert sie natürlich sehr. Illegaler Fossilienhandel ist das Damoklesschwert der üppigen Fossilienlandschaft Chinas. Erste Ansätze zur Problemlösung sind die Errichtung von geschützten Fossillagerstätten oder die Gründung von nationalen Geologieparks. Dort sind der Landbesitz und die Eigentumsrechte der Fossilien geklärt, wie etwa in der Provinz Guizhou, die für ihre 230 Millionen Jahre alten Fossilien in den Schwarzschiefern berühmt ist, sagt Michael Maisch. Mittlerweile ist es so, dass dort in dieser Region eine Zentralstelle eingerichtet wurde von der chinesischen Regierung. Das ist der Guanling National Park of Fossil Biota, nennt er sich. Das ist also ein Nationalpark und dort gibt es eine Nationalparkverwaltung. Und dort sollen jetzt auf die Dauer die ganzen Funde zusammengefasst werden, die jetzt neu gemacht werden, und die sollen auch dort in dieser Region verbleiben. Solche Vorfälle und Befürchtungen vor weiteren Verlusten machen es trotz liberaler Strukturen westlichen Forschern schwer, in China vor Ort überhaupt noch ausgraben zu können. Nein, ich grabe selber in China nicht mehr, sondern das machen alles die chinesischen Kollegen. Was dann tatsächlich die Aufgabe der deutschen Seite gewesen ist in den vergangenen Jahren, war, die Chinesen vor allem bei der Präparation der Funde zu unterstützen. Obwohl sich die Form der Kooperation nach und nach verschiebt und die Paläontologie in China langsam aus den Kinderschuhen herausgewachsen ist, sieht Michael Maisch sie noch nicht am Ende ihrer Entwicklung. Nee, die chinesischen Kollegen können auf alle Fälle von uns nach wie vor sehr, sehr viel lernen. Durch diese große Erfahrung, die eben in den westlichen Ländern besteht. Da können sie allerdings sicherlich von den amerikanischen Kollegen mehr lernen als von uns. Das darf man nicht verhehlen. Seit seiner Öffnung und den damit verbundenen liberalen Strukturen hat es China geschafft. Seine Ausgrabungsstätten und Fossilien sind heute weltberühmt. Das alles zieht, wie nie zuvor, Experten aus aller Welt an. Die Kollegen aus Amerika, Kanada, Europa prügeln sich darum, mit den chinesischen Kollegen zusammenarbeiten zu können. Die stehen Schlange, um sich die Fossilien anschauen zu können. Das Blatt hat sich gewendet. Früher waren die chinesischen Paläontologen fast auf jede erdenkliche Hilfe von außen angewiesen. Heute bestimmen sie selbst, was und mit wem sie forschen wollen. Die chinesischen Kollegen sind in vielen Bereichen besser ausgestattet als wir selbst, sodass wir durchaus Interesse daran haben, auch bestimmte Dinge bei denen Kollegen in China zu messen, während es früher eher umgekehrt war. Die Paläontologie in China ist längst kein zartes Pflänzchen mehr, sondern dominiert mehr und mehr die Fachwelt mit ihren einzigartigen Fossilien. Einen maßgeblichen Anteil an diesem Aufschwung hat aber auch das Bewusstsein der Bevölkerung. In China sind Fossilien keine verstaubten Museumsstücke wie in Deutschland, sondern Zeugnis blühender Kulturlandschaften. Die paläontologischen Funde in China, gerade die Dinosaurier, sind genau wie bei uns bekannt und beliebt. Jedes Schulkind kennt diese Viecher und die Chinesen wissen und sind auch sehr stolz darauf, dass sie diese fossilen Schätze haben und dass das genauso wie die große Mauer oder die Terrakotta-Armee oder sowas ein National Heritage, ein nationales Erbe ist. Und die Chinesen haben da einen berechtigten Stolz und wollen das auch der ganzen Welt entsprechend präsentieren. Brautpreis für den versteinerten Drachen. Wie China aus seinem Fossilienreichtum nicht nur wissenschaftliches Kapital schlägt. Von Michael Stang. Es sprachen Walter Gontermann, Bert Köll, Richard Hucke, Franz Lake. Produktion Peter Schilske. Redaktion Uli Blumenthal.